Linda. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. So, wir in den nächsten Tagen immer morgens und heute vielleicht auch nachmittags, weil das ist jetzt sehr wichtig, indem einige von uns sind noch nicht mit der Methode von Shamatha vertraut. Dann wir werden immer morgens und vielleicht auch in den ersten Tagen sogar nachmittags über die Methode sprechen und dann abend analysieren wir die Sutta, Indriya Bhavana Sutta, Majjhima Nikaya 152, und wir verbinden es mit dem, was wir dann im Morgen lernen und mit unserer Meditation, so dass wir allmählich ein komplettes Bild bekommen, so dass jeder von uns dann weiter mit Zuversicht, Vertrauen weiter üben kann. Wie ich erwähnt habe, das ist jetzt das zweite Mal, dass ich hier bin in diesem Haus, und das erste Mal habe ich die Kaya Anupassana, die Betrachtung des Körpers, gelehrt, und dieser Kurs jetzt wird sich sozusagen an Kontinuation, an Fortsetzung von Kaya Anupassana, was heißt Vedana Anupassana, Betrachtung von der Empfindungen. Und besonders Betrachtung von der Empfindungen ist, die Voraussetzung ist eine gute Konzentration. Und das werden wir auch hier in den nächsten Tagen üben. Wie wir Studenten von Buddhismus wissen sollen, in der Buddhismus, wir haben zwei Sorten von Meditation, Shamatha und Vipassana. Nach den Kommentaren, wenn man Shamatha übt, versteht man Kriya, das heißt die Anwendung von den Objekten von unseren Erfahrung, indem man Anwendung von den Objekten von unseren Erfahrung versteht, wird man nicht verblendet. Shamatha also ist der erste und notwendige Schritt für Beseitigung von Verblendung, das verantwortlich dafür ist, dass wir uns noch im Zustand von Leiden befinden. Also in den buddhistischen Schriften, in allen Traditionen von Buddhismus wird besonders betont, Samahitam Chittam Yatha Bhutam Pasati, nur der Geist, der gesammelt ist, kann die Sachen sehen, wie sie wirklich sind. Und wir betonen besonders diese Seite jetzt. Dann gibt es die Seite von Vipassana. Durch Vipassana werden die Meditierenden, die Yogis, dann imstande sein, die eigene Natur und gemeinsame Natur von allen Objekten von unserer Erfahrung verstehen, kennen und diese Natur dann durchdringen. Pativeda. Shamatha kann nicht zu Pativeda, zur Durchdringung von dem Objekt führen. Es kann das Objekt verstehen, aber nicht durchdringen. Es wird viel in der buddhistischen Literatur betont. Hm? Zum Beispiel Buddha in den Jatakas als Bodhikumara. Buddha war, hat immer Shamatha-Sammlung geübt und hat, indem er in so vielen Leben Shamatha geübt hat, Konzentration geübt hat, wurde an, hat er dieses Gebiet, wie die Gespräche erklären, vollkommen gemeistert. So dass er sogar, wenn während, wie sagt man, während Sturm, wenn neben ihm Bäume gefallen sind, er hat überhaupt nichts gehört. So stark war seine Konzentration. Mit dieser Konzentration natürlich kann man mit dem Geist machen, was man will. Jetzt ich habe gesprochen über diese Shamatha und Vipassana. Also Shamatha ist sozusagen die Voraussetzung für Vipassana, für Durchdringen von den Objekten, von unseren Erfahrungen. Je tiefer die Shamatha ist, desto leichter wird es, die Objekte von unserer Erfahrung durchzudringen. Deswegen wird erwähnt, wir können es kaum glauben heutzutage, in der Zeit von Buddha, sogar während den Gesprächen von Buddha wurden viele, viele von den Yogis, kamen sie zur Erleuchtung. Warum? Weil sie in tiefer Konzentration diese Gespräche gehört haben. Dann Inhalt von dem, was der Buddha sagte, war sofort klar. Die meisten von uns können sich die Gespräche mehrmals zuhören, mehrmals sogar darüber grieben, aber wir werden nicht sofort erleuchtet, indem der Buddha steht nicht. Der Buddha ist eigentlich Verkörperung von Dharma, steht nicht vor uns und wir hören nicht zu diesen Gesprächen mit vollem konzentrierten Geist in Sammlung. Jetzt, wie ich gesagt habe, egal wie wir meditieren, welche Methode wir anwenden, die Ursache von Erfolg ist die Sammlung, die Konzentration. Deswegen werden wir hier auch während diesem Retreat Konzentration betonen. Und bevor wir anfangen mit dem vier Konzentration in der Theravada-Tradition, und nicht nur in der Theravada-Tradition, aber in Theravada-Tradition wird besonders betont, um Konzentration zu üben, braucht man ein passendes Objekt. Dieses Objekt, das man für Übung, für Konzentration anwendet, heißt Kammatthana oder Karmasthana auf Sanskrit. Karma, Karma hier bedeutet was? Bedeutet Anstrengung, Wille. Um Konzentration zu üben, wir brauchen Disziplin. Und es wird immer erklärt und betont in den Schriften, dass die Voraussetzung für Konzentration ist die Disziplin von den Indriyas, von den Fakultäten. Wenn die Fakultäten nicht diszipliniert sind, wenn sie hin und her laufen. Wir haben keinen Zugang zu gesammelten Geist. Eigentlich der ganze Prozess von Konzentration ist nichts anderes, als sich wieder nach Hause zu kehren. Unsere wahre Haus, unsere wahre Bleibe ist der Geist oder Bewusstsein. Das ist, wo wir bleiben. Alles, was wir erfahren durch Bewusstsein. Aber obwohl unsere wahre Bleibe ist Bewusstsein, wir immer tendieren dazu, und indem wir leben in einer modernen Welt, wo Aufmerksamkeit immer nach draußen gerichtet ist, wir haben schon sehr tiefe Gewohnheit, immer unsere Aufmerksamkeit den äußeren Dingen zu schenken, nicht von Hause, von sich selbst anzufangen. Aber alles, was wir erleben, fängt an mit uns selbst, mit unserem Bewusstsein. Wenn wir weiter Meditation üben in dem buddhistischen Sinne, dann finden wir, dass allmählich, dass diese unsere Zuhause, unseres Haus ist eigentlich nicht etwas, was uns gehört. Aber dafür braucht man die Erleuchtung, Glieder zu meistern und zu üben, angefangen mit den vier Grundlagen von Achtsamkeit. Ohne vier Grundlagen von Achtsamkeit wird man nie imstande sein, zu finden, dass unsere Zuhause, unser Bewusstsein eigentlich uns nicht gehört. Deswegen für alle buddhistischen Meditationen, egal was wir im Buddhismus üben, die vier Grundlagen von Achtsamkeit, die eigentlich die Praxis von Achtsamkeit zusammenfassen, ist die Grundlage für dieses Verständnis, für buddhistisches Verständnis der Welt, für buddhistische Weltanschauung. Und buddhistische Weltanschauung ist die bedingte Entstehung, die Voraussetzung für bedingte Entstehung ist Ichlosigkeit von allen Phänomenen, eingeschlossen uns selbst. So, dann alles eigentlich fängt an mit Konzentration, indem wir durch Konzentration nach Hause, wieder nach Hause zurückkehren. Nicht durch, es gibt zwei Sorten von Konzentration in den buddhistischen Kommentaren, Samma Samadhi und Micha Samadhi. Wenn wir von Konzentration sprechen, wir sprechen von Samma Samadhi, richtige Samadhi. Und Micha, was ist Micha Samadhi? Micha Samadhi ist die Konzentration, die mit Spannung, mit Wille, mit Unklarheit über Objekt verbunden ist. Und Samma Samadhi ist das Gegenteil davon. Wenn wir uns falsch konzentrieren, und die meisten von uns leider haben nicht die Gewohnheit, sich richtig zu konzentrieren, wir werden entspannt und der Geist wird klar und der Körper wird und Geist werden leicht und geschmiedig. Wenn wir uns nicht richtig konzentrieren, ja, wir werden gespannt, der Geist wird nicht klar und der Körper wird und Geist wird nicht geschmiedig und leicht. Also das ist dann ganze Welt von Unterschied zwischen richtige Konzentration und falsche Konzentration. Wenn man richtige Konzentration gelernt hat, dann die Qualität von Leben wird ganz anderes. Und was wir dann mit solchem Geist erfahren, wird auch ganz anderes. Deswegen in der buddhistischen Tradition die Übung von Konzentration, die Übung von Beruhigung, wenn der Geist übt richtige Sammlung, dann was passiert? Der Geist wird entspannt, klar. Wenn wir so üben, dann unsere Erfahrung von Körper und dem Geist wird ganz anderes. Der Geist wird dann leuchtend. Und nach der buddhistischen Lehre, diese leuchtende Natur des Geistes ist nichts anderes als Training in Beruhigung. Wenn der Geist ist geschmiedig, leicht, entspannt, was passiert? Beruhigung. Und Inhalt eigentlich von Konzentration, von richtiger Konzentration, ist Beruhigung, Shamatha. Shamatha ist ein Wort, das von dem Sanskrit-Wurzel Sham, was heißt beruhigen, deriviert ist. Also wir üben Konzentration, damit wir den Geist und den Körper, und der Körper ist immer mit Geist untrennbar verbunden. Wenn der Geist entspannt ist, der Körper wird sich entspannen. Wenn der Geist nicht entspannt ist, der Körper kann sich nicht entspannen. Der Körper ist der Vorgänger von allem, was wir erleben. Und was wir erleben meistens durch den Körper. Jetzt, wie wird denn der Geist zur Ruhe gebracht? Und Ruhe ist gleichgestellt mit Entspannung und Klarheit des Geistes. Ohne Ruhe keine Entspannung, keine Klarheit des Geistes. Dann den Geist, wenn wir ihn anwenden, an Unterscheidung von den Objekten, wird sehen die Sachen, die gar nicht da sind. Sie wird nur sehen eigene Vorstellungen. Deswegen in der buddhistischen Tradition, die Übung in Shamatha heißt Chitta Bhavana, Entwicklung des Geistes von Chitta. Und Vipassana heißt Kaya Bhavana, Entwicklung von dem Körper. Körper im Sinne von den mentalen Körper, von mentalen Faktoren, die immer mit Geist verbunden sind und die dann dem Geist Inhalt geben. Ohne mentalen Faktoren, der Geist eben hat keinen Inhalt, das wir fassen können. Was wir als Geist fassen können, das sind nur die mentalen Faktoren. Sehr wichtig zu verstehen. Und wenn der Geist beruhigt sich, klar ist, entspannt ist, dann wir kennen auch Inhalt von dem Geist und von dem, was der Geist erfährt, klar betrachten. Deswegen brauchen wir unbedingt Shamatha, damit wir in Meditation überhaupt kommen können. Sonst unsere Meditation wird nur unsere Vorstellungen, die fast 100% ein verfälschtes Bild der Realität uns schaffen. So wie ich habe gesagt, in die Voraussetzung für Shamatha ist Indriya Bhavana. Und die Sutra, das wir jetzt lesen werden, heißt auch nicht zufällig Indriya Bhavana. Indriya Bhavana heißt Entwicklung von den Fakultäten. Das heißt, dass die Fakultäten werden diszipliniert. Wenn die Fakultäten diszipliniert sind, der Geist kehrt zu sich selbst. Wenn die Fakultäten nicht diszipliniert sind, der Geist eben kann nicht zu sich selbst kehren. Und wenn der Geist nicht zu sich selbst kehrt, dann alles, was wir sehen, ist ein verfälschtes Bild der Realität. Sehr wichtig zu verstehen. Also, was heißt Disziplin von den Sinnen? Bhavana, Synonym von Bhavana eigentlich ist Samvara, Disziplin. Disziplin von den Sinnen ist, dass wir nicht uns mit dem, was Auge sieht, beschäftigen, was die Ohren, Hören beschäftigen, was Nase, Zunge, Körper erfährt, sondern wir kehren zu dem Geist selbst. Und wir machen es eben mittels Meditationsobjekt. Meditationsobjekt ist immer mentales Objekt. Sehr wichtig zu verstehen. Weil nur mentales Bewusstsein kann Konzentration und Weisheit üben. Augebewusstsein, Ohrbewusstsein und so weiter, sie haben überhaupt keine Fähigkeit, Konzentration und Weisheit zu üben. Deswegen, wenn wir meditieren, müssen wir nach Hause kehren zu mentalem Bewusstsein und allmählich werden wir dann klar und mit Entspannung sehen können. Ohne zu sich selbst zu kehren, dann werden wir immer mit Spannung und mit zerstreutem Geist. Und diese Spannung, gespannte Körper und Geist und zerstreute Geist, sie interpretieren nicht die Realität wahrheitsgemäß, sondern nur unsere falschen Vorstellungen gemäß. Und dieser Zustand eigentlich heißt nichts anderes als Leiden. Und was der Buddha lehrte, wenn man es mit einem Satz zusammenfassen kann, ist nichts anderes als nur eine Sache, Beseitigung von Leiden. So, dann wie kommt man zu diesem Zustand von Beruhigung? Wir haben erklärt, dass die fünf Sinnen basiert sind im mentalen Bewusstsein. Ohne mentalen Bewusstsein, wir sehen nichts, wir hören nichts, wir spüren nichts. Und wenn wir uns an die fünf Sinnen verlassen, dann unser Bewusstsein ist zerstreut. Und nach der buddhistischen Lehre, alle Zustände von unheilsamen Geist, das mit Spannung, mit Zerstreutheit, mit Begierden, mit Hass und so weiter verbunden ist, ist Zustand von zerstreutem Geist. unruhigen Geist. Zerstreuter Geist ist unruhiger Geist. Das Gegenteil von Shamatha. Warum sind die Wesen unruhig? Weil sie gewöhnt sind, alles nur mit den fünf Sinnen zu erfahren und kommen nicht zu sich selbst, zu mentalem Bewusstsein als Grundlage von allen unseren Erfahrungen und sammeln die Sinnen dort. Wenn die Sinnen, Auge und so weiter, sind in mentalem Bewusstsein gesammelt, sie kommen zur Ruhe. Wenn sie nicht im mentalen Bewusstsein gesammelt sind, sie kommen nie in Ruhe. Auch was immer wir machen, wir kommen nie zur Ruhe. Erst wenn wir nach Hause kommen, können wir Ruhe finden. Draußen nie. Deswegen die nach der buddhistischen Lehre, die alle Prozesse von den fünf Sinnen, die nicht auf mentalem Bewusstsein tief basiert sind und nicht gesammelt sind im mentalen Bewusstsein, sind Zustände von zerstreutem Geist. Und dieser zerstreute Geist heißt auch Affengeist. Affengeist ist nichts anderes für diejenigen, die Yoga lernen, ist nichts anderes als Leiden. Und eigentlich, solange Affengeist da ist, wir erfahren keine sozusagen Erfüllung im Innern. Dann, wie kommen wir dazu, dass wir dann die fünf Sinnen kultivieren und in mentale Bewusstsein zurückführen, damit wir uns beruhigen. Nach der Lehre von Yoga, es ist nicht besonders nur buddhistische Yoga, es gibt zwei Voraussetzungen für Beruhigung des Geistes. Erste heißt Kaya Viveka, zweite heißt Chitta Viveka. Viveka, wie die Studenten von Yoga wissen, hat sehr große Bedeutung in allen indischen philosophischen Traditionen. Viveka hat zwei Grundbedeutungen. Und es ist nicht zufällig, dass diese zwei Bedeutungen sind zusammen. Die sind eigentlich eine Bedeutung. Erste Bedeutung von Viveka ist Abgeschiedenheit. Man kann sagen auf Deutsch. Ja? Abgeschiedenheit, Isolation, Isolation. Und zweite Bedeutung von Viveka ist Verständnis, klare Unterscheidung. Das heißt, wenn wir klar unterscheiden, wir trennen uns von den fünf Sinnen und kehren zurück nach Hause zu dem mentalen Bewusstsein, der dann nur klar unterscheiden kann, wenn er nicht sich an die fünf Sinnen verlässt, sondern an mentale Bewusstsein selbst, wo die fünf Sinnen wurzeln. Jetzt nach der Abhidharma-Lehre, mentale Bewusstsein, wenn es funktioniert, es gibt zwei Sorten von mentalem Bewusstsein. Erste ist, mentale Bewusstsein, das funktioniert unmittelbar nach Erfahrung von den fünf Sinnen, wo Objekt ist dann ein Bild von dem, was wir mit den fünf Sinnen erfahren haben. Die fünf Sinnen, wenn ich jemanden sehe, ich sehe in der Tat nur Farbe, Gestalt. Wenn ich sehe, ah, das ist Herr Halupni oder das ist Thai, dann ich sehe das Bild von dem, was ich gesehen habe. Und dieses Bild ist Objekt von mentalem Bewusstsein. Die Bewusstsein kann sich wechseln so schnell, wir können das überhaupt nicht merken, weil schnellste Phänomen, die es gibt, ist Bewusstsein. Geschwindigkeit von Licht kann man noch messen, aber von Bewusstsein werden wir nie Instrumente haben, auch mit allem Fortschritt. Die können die Geschwindigkeit von Bewusstsein messen. So, Kaya Viveka heißt dann Isolierung von dem Körper und Isolierung von dem Körper heißt, dass wir nicht den fünf Sinnen Aufmerksamkeit schenken, sondern wir ziehen uns zurück zum mentalen Bewusstsein. Und das machen wir eben, wie ich gesagt habe, mittels von dem Meditationsobjekt. Wenn wir Meditationsobjekt vor sich halten, dann wir arbeiten mit mentalem Bewusstsein. Und wir werden dann nicht von den Eindrücken draußen beeinflusst. Jetzt hören Sie die Glocken von den Kuhlen oder hören Sie irgendwelche Geräusche. Wenn Sie davon gestört sind, heißt das, dass Ihr Geist noch nicht zu Hause ist. Wenn Sie aber damit dann gar nicht, Sie nehmen das wahr, aber gar nicht davon gestört sind, heißt es, der Geist hat nach Hause gekehrt und er kann meditieren, solange man Aufmerksamkeit schenkt den äußeren Objekten, er kann nicht meditieren. Immer denken Sie daran, wenn Sie sitzen. Warum sage ich das? Die Voraussetzung für diese Abgeschiedenheit von den Sinnen, von Trennung von den Sinnen, ist auch, dass man feste körperliche Lage hat. Und diese feste und gemütliche körperliche Lage dann ermöglicht, dass der Geist sich zurück nach Hause kehrt. Jemand, der nicht Konzentration übt, auch wenn er auf gemütlichem Sofa sitzt, wird er nicht imstande, eine oder zwei Minuten in Ruhe sitzen. Aber ein Yogi, der trainiert in Konzentration ist, kann auf dem Boden den ganzen Tag sitzen ohne Bewegung. Warum? Weil sein Geist sich nach Hause gekehrt. Das heißt dann Isolierung von den Sinnen. Gute Methode dafür ist dann, dass man übt diese stabile und lockere oder entspannte Position des Körpers. Und indem wir haben hier nur eine Person, Sie haben noch nicht meditiert, nicht wahr? Dann Sie brauchen sich nicht gleich bemühen für perfekte Körperlage, volle Lotus oder so. Wichtig ist, dass die Wirbelsäule gerade wird. Das ist das Wichtigste, wenn die Wirbelsäule gerade ist, was geschieht? Der Geist wird wach. Wenn wir so sitzen, der Geist wird sehr leicht dann senken. Und wir meditieren nur, wenn der Geist wach ist und klar ist. Wenn er nicht wach ist und klar ist, wir meditieren nicht. Immer daran denken. Wenn Sie in China oder in Japan in den Zen-Tempeln meditieren, wenn die Körperstellung nicht gerade ist, gleich wird man geschlagen. In Theravada macht man das nicht. Und Resultat ist, dass viele, viele Leute, sogar die Mönche, sitzen so. Und das ist nicht gut. Dann kein Wunder, dass so viele Mönche und Laien, die nicht richtig sitzen, krank sind, weil das ist pathologische Lage. Wenn man in pathologischer Lage sitzt, kein Wunder, dass man krank wird. Deswegen diese Voraussetzung für Shamatha kann man nicht unterschätzen. Und auch in der Theravada-Tradition, wenn Sie Visuddhimagga lesen, wird sehr, sehr klar erklärt, wenn man richtig sitzt, mit Wirbelsäule gerade, das Gefühl, Wahrnehmung wird anderes, wenn man nicht. Und was besonders wichtig für uns ist, wie die Atmung wird auch anderes. Wenn man richtig sitzt, die Atmung geschieht hier. Und der ganze Körper wird durchgeatmet. Wenn man nicht richtig sitzt, man atmet nur hier. Sie können eigene Experiment machen. Und was geschieht dann? Geschieht, dass man nur winzige Teil von diese Prana, das man braucht, für Meditation braucht man viel Prana und man bekommt viel Prana. Nur ein winziger Teil von Prana absorbiert und der Körper und Geist werden sehr, sehr leicht müde. Wenn man richtig sitzt, kann man dann lange meditieren und man wird nicht müde und man wird nicht so lange schlafen brauchen und die Gesundheit kann sich ändern. Nur durch die Tatsache, dass man richtig sitzt. Und richtig sitzt heißt, dieser Körper ist nichts anderes als Materialität. Und Materialität, wenn Sie einen Wagen haben, das die Räder so hat, dann man braucht nicht sehr schlau sein, um zu wissen, dass dieser Wagen wird nicht lange dauern. Genauso ist mit dem Körper. Wenn wir nicht richtigen Stutz haben, der Körper wird schnell zu Kollaps kommen. Wenn wir aber richtigen Stutz haben, dann werden wir lange bleiben können. Und richtiger Stutz im Sitzen ist, dass man sitzt auf den zwei, hinten haben wir Sitzhocker. Oder? Sitzbein. Sitzbeinhocker. Ich kann, wenn man sitzt auf den zwei Sitzbeinhockern, was geschieht? Der Wirbelsäule wird auf natürliche Weise aufgerichtet. Man braucht nicht was Besonderes zu tun. Es geschieht auf natürliche Weise. Dann die Atmung, man spürt hier. Dann man verbindet die Muskeln zwischen den Hüften mit den Knien. So, diese Muskeln sind kritisch für Sitzen. Wenn sie richtig formiert sind, dann kann man eben allmählich ganzen Tag sitzen. Deswegen es ist wichtig, dass man sich mit den möglicherweise mit den Knien, auch Knien auf Boden. Und hier wird verlängert dann. Wenn hier verlängert ist, dann ist es leichter, lange Zeit zu sitzen. Man ist sozusagen abhängig von diesen Muskeln, die die Hüfte kontrollieren. Deswegen, wenn Sie Yoga gelernt haben, gute Yoga-Lehrer, eigentlich wichtigste Übungen sind alle mit den Hüften verbunden. Wenn man zum Beispiel einen Unfall gehabt hätte, so wie ich, und die Hüfte sind geschoben auf Seite, allmählich kann man so arbeiten, wenn man richtig sitzt, dass man kann wieder korrigieren. Sonst braucht man Operationen und so weiter. Aber mit richtigem Stutz kann man allmählich, nicht schnell, alle körperliche Unregelmäßigkeiten korrigieren. Aber natürlich braucht man Zeit. Ohne das geschieht nicht von einem Tag zu dem anderen, das geschieht nach Jahren von Praxis. Der Körper wird sich anpassen an lange Sitzen. Der Körper ist eigentlich hat unglaubliche Möglichkeiten, sich anzupassen, nur indem wir nicht den Körper verstehen, wir wissen nicht wo, wie. Nach der indischen Medizin eigentlich alle Krankheiten, fast alle Krankheiten sind verbunden mit sogenannten Pragya-Aparada, mit Nichtwissen über die Funktionen des Körpers. So, dann, wenn wir richtig sitzen, dann können wir auf eine Seite die Sinnen nach innen bringen, auf andere Seite den Geist Citta Viveka, den Geist sammeln auf Meditationsobjekt. Das heißt Citta Viveka. Der Geist wird von allen anderen Eindrücken isoliert und bleibt bei dem Meditationsobjekt. Das heißt, am Anfang, wenn wir meditieren, wir können verschiedene Gefühle, Wahrnehmungen, Bilder noch sehen, alles Mögliche, noch Geräusche sehen, obwohl wir erfahren andere Sachen. Und das ist natürlich, der Geist bleibt immer bei Meditationsobjekt. Und er erlaubt nicht, dass er sich beschäftigt mit dem, was in Zukunft kommt, wo ich in Urlaub fahre, was der Chef in der Arbeit mir sagen wird, was die in der Familie wird. Und auch nicht mit vergangenen Erfahrungen, was ich gegessen habe, was ich essen werde und so weiter, was für Ärger ich zu Hause oder in der Arbeit hatte. Man bleibt dann mit dem Meditationsobjekt verbunden. Wenn man Meditationsobjekt verliert, meditiert man eben nicht. Der Buddha sagt in Anapana Sati Sutta, wenn eben Aufmerksamkeit nicht auf Einatmen und Ausatmen gerichtet ist, ich sage nicht, dass man Anapanasati übt. Und wie ich erklärt habe, Meditationsobjekt ist immer mentales Objekt. Deswegen mittels von mentalen Objekt, der Geist kehrt zu sich selbst und wird nicht mehr von den fünf Sinnen gestärkt und von zukünftigen und vergangenen Erfahrungen weggezogen. Dann kommt Prozess von Beruhigung. Und wie es geschieht auf Grundlage von Einatmen und Ausatmen, Dann erklären wir nachmittags. Jetzt für Sie, indem Sie noch nicht geübt haben, einfach betrachten Sie Einatmen und Ausatmen. Am besten am Anfang im ganzen Körper oder wo es am deutlichsten Sie spüren können, zum Beispiel Bauchdecke. Und wenn der Geist weggeht und es kann geschehen, was machen Sie? Sie zählen. So, dann zwingen Sie den Geist nicht wegzugehen. Und wie zählen Sie? Einatmen 1, ausatmen 1. Einatmen 2, ausatmen 2. Einatmen 3, ausatmen 2. Nicht länger als 10. Maximum bis 10. Und wenn der Geist weggegangen ist, wenn Sie denken was anderes und haben Einatmen und Ausatmen vergessen, was machen Sie? Sie fangen wieder an mit 1. So zwingen Sie den Geist, konzentriert bei dem mentalen Objekt zu bleiben und nicht eigenen Fantasien zu folgen. Ist das klar? Und nachmittags dann erkläre ich klein bisschen mehr und in den nächsten Tagen noch mehr über das, was man wissen sollte, wenn man effektiv in Vertiefung und tiefe Konzentration üben möchte. Dann jetzt machen wir eine kleine Pause und von 10 bis 11 geht es weiter. Jetzt ist es 10 vor 10. Dann 10 Minuten. Wir können uns entspannen. Auf Toilette gehen, wenn nötig. Und gleich fängt es an. Om Mitra.